Elftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Darja Nikolaevna war mit ihrer gesamten Dienerschaft eifrig bemüht, ihren Appartements das frühere Aussehen wiederzugeben. An den Wänden reihte sich bald wieder Bild an Bild. Vor den Kamin stellte sie einen kostbaren Schirm, auf dem Kamin selbst eine schwarze Marmoruhr mit einem Perpendikel in Gestalt eines Sternes. Über die Tische breiteten sich neue, kostbare Decken. Lampen, Porzellan, Bronzen, Statuetten und allerlei Kleinkram bedeckten jeden freien Platz im Salon und im Schlafzimmer, so dass die Wohnung bald an das Logement einer reichen Halbweltdame erinnerte, die sich von ihren Verehrern die unnützesten Dinge ohne Sinn und Verstand hatte schenken lassen. Noch als die Arbeit im besten Gange war, erschien unerwartet der Lehrer Prepotjenski und war völlig verblüfft. Natürlich konnte er diesen Schick nicht billigen. Als er bei Darja Nikolaevna, die ihn gar nicht beachtete, die Unverschämtheit hatte, den Dienstboten zu befehlen, in Gegenwart des Lehrers die Überzüge von den Möbeln abzunehmen, da wurde es ihm zu viel und er fragte: »Und Sie schämen sich nicht?« »Ganz und gar nicht.« »Das ist einfach unverschämt«, rief Prebonski, setzte sich in einer Ecke und nahm ein neues Buch vor. In diesem Augenblick hörte man Thermosessow im Nebenzimmer husten. Kurz entschlossen meinte die Bisjukina: »Gehen Sie raus!« Das kam so unerwartet, dass sogar Prebonski den harten Sinn dieser Worte nicht begriff und die Dame ihren Befehl wiederholen musste. »Raus?« fragte der verblüffte Lehrer noch einmal. »Ja, ich wünsche Sie nicht mehr in meinem Hause zu sehen.« »Meinen Sie das im Ernst?« »Vollkommen im Ernst.« Im Zimmer der Gäste wurde es wieder laut. »Gehen Sie bitte hinaus, Prepotenski«, rief die Bisjukina ungeduldig. »Hören Sie! Hinaus!« »Aber ich bitte Sie, ich störe doch gar nicht.« »Doch, Sie stören!« »Ich kann mich ja bessern.« »Sie sind unverbesserlich!« widersprach die Hausfrau ungeduldig und suchte den Gast von seinem Platz zu vertreiben. Allein auch Prepotenski zeigte sich als Mann von Charakter und verlangte ruhig, aber fest eine Erklärung, warum sie ihn für unverbesserlich halte. »Weil Sie ein kompletter Esel sind«, schrie endlich die Bisjukina ganz außer sich. »Ah, das ist etwas anderes«, sagte Prepotenski aufstehend. »In diesem Falle bitte ich nur um Rückgabe meiner Knochen.« »Fragen Sie Jarmoschka danach. Ich habe ihm befohlen, Sie hinauszuwerfen.« »Hinauswerfen«, schrie der Lehrer und stürzte in die Küche. Als er nach einer halben Stunde zurückkam, war Darja Nikolaevna bereits in einer so blendenden Toilette, dass der Lehrer, als er sie erblickte, sich im Ofen festhalten musste, um nicht umzufallen. »Ah, Sie sind noch nicht fort?« fragte sie streng. »Nein, ich bin nicht gegangen und kann nicht gehen, denn Ihr Jarmoschka...« »Nun?« »Er hat die Knochen an Ort geworfen, das für mich keine Hoffnung mehr.« »Oh, ich sehe, Sie wollen hier noch lange predigen«, rief die Bisjukina in wilden Zorn, packte den Lehrer bei den Schultern und stieß ihn ins Vorzimmer. In demselben Augenblick ging die Tür des Kabinetts auf und Thermosessow erschien auf der Schwelle. Ende des 11. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.